Erster der siebte Monat kam. Die Israeliten waren in den Städten. Alle Menschen kamen nach Jerusalem. Zweiter Jesua und seine Brüder waren Priester. Serubabel und seine Brüder waren auch da. Sie bauten den Altar für Gott wieder auf. Dort brachten sie Opfer dar. Das stand im Gesetz von Mose. Dritter, sie bauten den Altar an der alten Stelle. Sie hatten Angst vor den Leuten im Land. Sie opferten Gott am Morgen und am Abend. Vierter, sie feierten das Laubhüttenfest. So war es geschrieben. Jeden Tag brachten sie Opfer dar. Sie folgten der Regel. Fünfter, danach brachten sie weitere Opfer dar. Das waren Opfer für Neumonde und Feste. Auch freiwillige Gaben für Gott. Sechster, am ersten Tag des siebten Monats begannen sie. Sie opferten Gott. Der Tempel war noch nicht gebaut. Siebter, sie gaben Geld an Steinmetze und Zimmerleute. Sie gaben Essen und Trinken an Sidonier und Tyrie. Diese Leute sollten Zedernholz vom Libanon holen. Das Holz kam über das Meer nach Jaffo. König Kyros von Persien erlaubte das achte. Im zweiten Jahr kamen sie nach Jerusalem. Es war der zweite Monat. Serubabel und Jesua begannen die Arbeit. Priester und Leviten waren dabei. Alle kamen aus der Gefangenschaft. Leviten ab 20 Jahren halfen. Sie sollten die Arbeit am Tempel leiten. Neunter Jesua, seine Söhne und Brüder halfen. Kadmiel und seine Söhne halfen auch. Die Söhne von Hodafja und Hanadad halfen. Alle Leviten arbeiteten zusammen. Sie leiteten die Arbeiter am Tempel Gottes. Zehnter, die Bauleute legten den Grund für den Tempel. Die Priester trugen ihre Kleider. Sie standen da mit Trompeten. Die Leviten spielten Zimbeln. Sie lobten Gott. So hatte König David es gesagt. Elfter, sie sangen Lieder und dankten Gott. Gott ist gut. Seine Güte ist immer bei Israel. Alle Menschen riefen laut. Sie lobten Gott. Der Grund für den Tempel war gelegt. Zwölfter, viele Priester und Leviten waren da. Alte Leute hatten den ersten Tempel gesehen. Sie weinten laut. Der Grund für den neuen Tempel war gelegt. Andere Leute waren sehr froh. Sie riefen laut vor Freude. Dreizehnter, man hörte lautes Rufen und Weinen. Das Volk konnte es nicht unterscheiden. Alle Menschen riefen sehr laut. Der Lärm war weit zu hören.